Willy, der Wirrkopf. Willys Eltern hielten ihren Sohn für ziemlich seltsam, da er aufmerksam tote Vögel studierte, tote Käfer sammelte und stundenlang vorbeiziehende Wolken beobachten konnte, aber nur Roxy sprach es aus. Als Willy den Wirrkopf bezeichnete sie ihn eines Abends am Esstisch, während Willy in seinem Kartoffelbrei ein Clownsgesicht mit Soße als Augen formte, jedenfalls versuchte er das. Damals war Willy 10. Roxy war 12 und bekam allmählich Brüste, worauf sie sehr stolz war, außer wenn Willy darauf starrte, weil ihr dabei gruselte. »Nenn ihn nicht so«, sagte Mutter, sie hieß Sharon. »Aber es stimmt doch«, sagte Roxy. »Sowas hört er bestimmt schon oft genug in der Schule«, sagte Vater, er hieß Richard. Manchmal, eigentlich oft, unterhielt sich die Familie über Willy, als ob der gar nicht anwesend wäre, außer der alte Mann am unteren Tischende. »Hörst du das wirklich in der Schule?« fragte Großvater und rieb sich mit dem Zeigefinger die Gegend zwischen Nase und Oberlippe, eine Angewohnheit, wenn er eine Frage gestellt hatte oder eine beantwortet. Großvater hieß James. Normalerweise verhielt er sich bei Familienmahlzeiten still, teils weil das seinem Wesen entsprach und teils weil Essen für ihn zu einer lästigen Pflicht geworden war. Momentan mühte er sich an dem Rinderbraten ab, ein Großteil seiner Zähne war ausgefallen. »Weiß nicht«, sagte Willy, »manchmal schon, glaube ich.« Er betrachtete seinen Kartoffelbrei, inzwischen grinste der Clown ein glänzendes, braunes Grinsen und hatte kleine Fettklümpchen als Zähne. Nach dem Essen räumten Sharon und Roxy auf. Roxy spülte gern gemeinsam mit ihrer Mutter ab. Klar war das eine sexistische Arbeitsteilung, aber dabei konnten die beiden sich ungestört über wichtige Dinge unterhalten, zum Beispiel über Willy. »Gib's zu«, sagte Roxy, »er ist einfach seltsam, deshalb ist er ja an der Förderschule.« Sharon sah sich um, ob sie auch wirklich allein waren. Richard machte einen Spaziergang und Willy hatte sich in Großvaters Zimmer zurückgezogen, mit dem Mann, den Rich manchmal als den alten Knaben und manchmal als ihren Untermieter bezeichnete, nie als Dad oder als seinen Vater. »Willy ist nicht wie andere Jungen, aber wir haben ihn trotzdem lieb«, sagte Sharon. »Ist doch so, oder?« Darüber dachte Roxy ein bisschen nach. »Tja, ich glaub schon, dass ich ihn lieb hab, aber mögen tue ich ihn nicht so richtig. In Opas Zimmer hat er ein Konservenglas mit Glühwürmchen stehen. Er sagt, er schaut gern zu, wie sie beim Sterben ausgehen. Das ist eindeutig seltsam. Wie jemand aus einem Buch, in dem es darum geht, wie Serienmörder als Kinder waren.« »Sag das bloß nie wieder«, ermahnte Sharon sie. »Er kann auch richtig lieb sein.« Roxy hatte an Willy noch nie etwas erlebt, was sie als lieb bezeichnet hätte, fand es jedoch besser, das nicht zu äußern. Außerdem dachte sie immer noch an die Glühwürmchen, deren kleine Lichter eins nach dem anderen erloschen. »Und Opa schaut sich das zusammen mit ihm an. Die sind die ganze Zeit da drin und reden miteinander. Mit sonst jemandem redet Opa ja kaum.« »Dein Großvater hatte ein schweres Leben.« »Er ist sowieso nicht mein richtiger Opa, weil wir nicht blutsverwandt sind, meine ich.« »Da kommt es nicht drauf an. Opa James und Oma Elise haben deinen Vater adoptiert, als er noch ein Baby war. Es ist ja nicht so, als ob Dad im Waisenhaus aufgewachsen und erst mit 12 oder so zu ihnen gekommen wäre.« »Dad sagt, Opa hat fast nicht mehr mit ihm geredet, nachdem Oma gestorben ist. Er sagt, manchmal hätten sie abends kaum 6 Worte gewechselt. Aber seit er bei uns eingezogen ist, geht er mit Willy in sein Zimmer und da quasseln sie wie ein Wasserfall.« »Es ist gut, dass sie eine Beziehung zueinander haben«, sagte Sharon, sah dabei jedoch stirnrunzelnd in das Spülwasser. »Das hält deinen Großvater irgendwie mit der Welt verbunden. Er ist immerhin schon sehr alt. Richard ist erst spät zu James und Elise gekommen, da waren die bereits in den 50ern.«